Das Osterfeuer von Mein blaues Buch von Hermann Löns. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das Osterfeuer. Über die Heide ging ich, die Heide so weit und so breit. Mürrische Worte raunte ins Ohr mir die Einsamkeit. Raunte von toten Zeiten, da hier noch der Urstier zog. Über dem Bruche der Adler himmelhoch kreisend flog. Da der Grauhund der Grimme Mordrunen ließ im Sand. Da noch das Elch, das Starke, fiel von des Jägers Hand. Da noch nicht welche Weise gut in böse verkehrt, Wode und Frigga, die Heeren, standen hoch geehrt. Da noch Mannesmut galt und nicht allein das Geld. Da mit dem blanken Schwert wahrte sein Recht der Held. Nicht mit feigem Worte und nicht mit billigem Eid, also lehrte mich heimlich die Toteneinsamkeit. Unsere Götter, die hießen einstmals Liebe und Kraft, Kraft, die Leben erzeugt, Liebe, die Wonnen schafft. Unser Gesetz war kurz, unser Gesetz war das. Liebe um Liebe, aber auch Hass um Hass. Treuhand jedwedem Mann, der sich erwies als Freund. Bluthand dagegen dem Wicht, so sich da nahte als Feind. Andere Zeiten zogen über das Heideland, vor der tückischen Axt, wo des Lobewald schwand. Frigga, die freundliche Fraue, wurde zur Hexe verkehrt, jeglicher heilige Ort zur Greuelstätte entehrt. Wo des edles Geflügel hieß Galgenvogel nun, Friggas schelmisches Eulchen schimpften sie Leichenhuhn. Und die 13, die hohe Geheimniszahl, Unglücks- und Angstnummer wurd sie mit einem Mal. Zwischen Eichen erhob sich ein einsames Strohdachhaus. Mährenhäupter reckte der moosige Giebel heraus. Unter ihm, aber auch nach freundlicher Altsitte noch, eingeschnitten als Herz, starrte das Uhlenloch. An dem Missetürbalken, dem Grauen, nach alter Weiß, eingehauen und bunt, prangte der heilige Kreis. Und die Sonnenrune, die gute, daneben auch. Nach der Urvorväter ernsthafte, beharrlichem Brauch. Rechts und links von der schwarz-blanken Feuerwand, wo des Schlachtross mutig sich bäumend stand. Gleich als wollte es lauthals mir wiehernd zu, noch trage Wode ich, Freund, noch trauest Frigga du. Weiter ging ich über das dämmernde Land, hinter dem rund und rot das gute Gestirn verschwand. Ihm gegenüber, weit hinter dem bräunlichen Bruch, eine glührote Flamme zum sternleeren Himmel schlug. Vor dem nachtschwarzen Wald weiß stieg der Rauch empor, bis er im Abendgewölke sich langsam verlor. Und ich stand und stand und sah nach dem Feuerschein, hörte der Mädchen Gejuche, der Jungkerle gellendes Schreien, und ich lachte und dachte, der Urväter fröhliche Art hat sich trotz all dem mein Volk immer noch treulich bewahrt. Immer da lobt es noch nach der Vorväter schönem Brauch seinen Gott mit Glühgut und weißem Wirbelrauch. Immer noch blieb es, wie es vor Urzeiten war, blau von Auge und Sinn, hell von Herzen und Haar. Immer noch hielt es sich am Leibe und Geiste stark, immer noch blieben gesund ihm Bein und Blut und Mark. Über die Heide ging ich, die Heide so weit und breit. Fröhliche Worte raunte ins Ohr mir die Einsamkeit. Ende von Das Osterfeuer. Gelesen von Cornelius.